Hören Sie jetzt Nomen, die wichtig sind, um über die Zeit zu sprechen. Wiederholen Sie die Wörter nach dem Signal. Wir beginnen mit den Wochentagen. Sie sind alle maskulin. Der Montag. Der Dienstag. Der Mittwoch. Der Donnerstag. Der Freitag. Der Samstag. Der Sonntag. Und nun die Tageszeiten. Der Morgen. Der Vormittag. Der Mittag. Der Nachmittag, der Abend. Aber die Nacht. Achtung, die Tageszeiten schreibt man groß. Meint man jeden Morgen, Mittag oder Abend, kann man sagen? Morgens, mittags, abends. Nacht. Haben die Tageszeiten ein S am Ende, müssen Sie sie klein schreiben. Sicher wissen Sie noch, wie die Monate auf Deutsch heißen. Januar, Februar, März, April, Mai, Juni. Juli, August, September, Oktober, November, Dezember. Tipp: Alle Monate sind maskulin, genauso wie die vier Jahreszeiten. Der Frühling, der Sommer, der Herbst, der Winter.